bis Nordafrika. Weiter über die Meereslänge von Gibraltar. Die wilden Reiter aus dem Morgenland haben bisher noch alles überrannt. Und auch durch Spanien hinweg über die Pyrenäen. So soll der blutgetränkte Halbmond über ganz Europa wehen. Die Reiter Nazi, ihr seid Banner. Der Fürst der Franken, kleine Hammer. Ist ihr Ende und ihr Verdammer. Nordlandsrache, kleine Hammer. Er führt sie an, die Schlacht sie taugt. Nordisch ist weiter Kampf erprobt. Frontale Angriff und zur Gegenwehr. Sie stoßen immer wieder tief in das Sarazenenheer. Die Männer bis ins letzte Glied bleiben so hart wie Urgranit. Sie wanken nicht, sie stehen wie eine Wand. Kämpfen davon, sie ihr Blut und Leben für das arme Land. Der Rettung Nazi, ihr seid Banner. Der Fürst der Franken, kleine Hammer. Fliehe und laufe, wer noch laufen kann. Sie nennen ihn den Hammer und das ist Programm. Die Rettung Nazi, ihr seid Banner. Der Fürst der Franken, Karl der Hammer. Er ist ihr Ende und ihr Verdammer. Nordlands Rache, Karl der Hammer. Alles gefürchtet ist sein Schwert.